Zur Begrüßung der historischen Neujahrsansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un veröffentlichten jüngst die slowakische Gesellschaft für Unterstützung und Studium der Zhou-Ideologie und die slowakisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft eine gemeinsame Erklärung und die angolanische Frauenorganisation eine Erklärung. In den Erklärungen unterstrichen sie, dass sie sich über den großen Fortschritt der Armee und Bevölkerung der TVIK im Kampf für die Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas im festen Zusammenschluss um ihren Führer freuen und auch im neuen Jahr die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem koreanischen Volk weiterentwickeln werden. Der Sekretär für internationale Fragen der Jugendorganisation der angolanischen Volksbefreiungsbewegung und der Abteilungsleiter des angolanischen Komitees für die Freundschaft und Solidarität mit den Völkern der Welt gaben jüngst jeweils eine Stellungnahme ab und begrüßten darin die historische Neujahrsansprache von Kim Jong-un.